Ich hätte dich drücken können. Liebe Ilse. Nicht verliebt, sondern als Sohn. Ich verstehe schon. Alles Gute dir. Also sowas ist es. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, jetzt begrüße ich euch auch ganz herzlich, ihr Fernsehzuschauer. Wir haben ja schon gerade angefangen. Ich habe mit Ilse über Singvögel gerade gesprochen. Jetzt könnt ihr euch bei mir auch melden, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute Nacht wieder ganz offen für all die Themen, die euch am Herzen liegen, die euch auf den Nägeln brennen. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Es geht weiter mit Ali. Und Ali ist 31 Jahre alt. Hallo. Ali. Jetzt rattert's gerade bei mir im Kopf. Bist du der Ali, mit dem ich vorgestern gesprochen habe? Ja, genau. Das ist sehr schön. Das ist ausgesprochen schön, weil wir nämlich keine Zeit mehr hatten, am Montag miteinander zu reden. Ganz genau. Ich fasse mal eben ganz kurz zusammen für die Leute, die Montag nicht dabei waren. Du bist Araber, bist in Syrien aufgewachsen. Genau. Und hast mit 17 Jahren in Syrien bemerkt, du hast da noch gelebt, dass du schwul bist. Das ist nicht ganz richtig. Nee, ich habe schon viel früher gemerkt. Nee, du hast es viel früher gemerkt, aber da war es ganz klar mit 17. Ja, mit 17 ist es rausgekommen. Das hat es die Familie mitbekommen. Genau. Erzählst du uns nochmal, wie die Familie das mitbekommen hat? Ja, wie gesagt, durch einen dummen Zufall. Und zwar, ich war mit einem Typen zusammen und ich habe mein Portemonnaie bei ihm vergessen. Mhm. Und zwar bei ihm im Auto. Und er hat mich kurz vor zu Hause, also hat mich nach Hause gefahren und kurz davor abgesetzt. Mhm. Und da muss halt mein Portemonnaie da irgendwie rausgefallen sein und der hat es eine Stunde später wieder nach Hause gebracht. Und da wurde halt gefragt, der war wesentlich älter, der war schon 35, glaube ich. Und da wurde Der von dir? Bitte? Was will der von dir, so nach dem Motto? Ganz genau, ganz genau. Da und hast du denn gleich gesagt, ja, das ist mein Freund oder wie ist das rausgekommen? Also wie gesagt, die Familie hatte schon früher Verdacht gehabt und dadurch, dass ein fremder Mann halt vor der Tür stand und hat ein Portemonnaie von mir abgegeben und die haben ihn auch gefragt, wer er mich kennt und so. Ich glaube, der hat was geplaudert. Mhm. So. Da kam 5 Minuten später mein Vater zu mir und da gab halt den größten Krach. Ja, wie hat deine Familie dann reagiert? Oh, das war ganz hart. Also bei uns ist es ja absolut verboten. Mhm. Homosexualität ist etwas, was verboten ist. Einfach erstmal durch den Islam, zweitens durch die Gesellschaft, in der wir leben. Und sowas ist eigentlich eine Schande, es bringt eine Schande für die ganze Familie. Es ist eine ganz große Schande, ne, in diesem Sinne. Ja. Ist es, ja. Mhm. Und es ist nicht gern gesehen, es wird aber immer und immer wieder praktiziert, es wird bei uns wirklich häufig praktiziert. Mhm. Das habe ich eigentlich auch selbst erlebt. Also meine Erfahrung von Reisen in arabischen Ländern besagt das auch, dass jeder zweite Mann, mal übertrieben ausgedrückt, Erfahrung mit Männern hat. Auf jeden Fall, das glaube ich nämlich auch. Aber die Homosexualität ungeheuer verpönt ist. Also wie hat deine Familie jetzt auf dich reagiert? So, es hat angefangen mit Schläge. Also ich habe erstmal von meinem Vater Schläge bekommen. Mhm. Dann bin ich eingesperrt worden. Wo eingesperrt? Bitte? Wo eingesperrt? Zu Hause. Ja. Ich durfte aus meinem Zimmer nur zum Essen raus und ich habe die ersten paar Monate wirklich nur allein im Zimmer gegessen. Ein paar Monate? Ja. Mit 17 Jahren? Mit 17 Jahren, ja. Und ich bin, nach einem Monat hat mein Vater einen Psychiater auffindig gemacht und hat mich zum Psychiater geschickt. Mhm. Der hat gedacht, das konnte man heilen. Und ich bin 2,5 Jahre zum Psychiater gegangen. Es muss doch für dich die Hölle gewesen sein. Das war für mich die Hölle. Ich bin begleitet worden zur Schule. Ich habe mein Abitur nicht geschafft in der Zeit. Ich war sehr fleißig. Und der Psychiater hat tatsächlich versucht, es dir auszutherapieren. Das hat er versucht. Das hat er auch teilweise geschafft. Wie hat er das denn gemacht eigentlich? Wie macht man sowas? Wie man sowas macht. Das muss ich erstmal am Anfang an so relaxen. Und wie soll ich das ausdrucken? Ich habe es irgendwie verdrängt. Ich musste relaxen, ich musste mich halt irgendwo. Also ich vermute mal, dass einen schönen Ort vorstellen und mir etwas Schönes, an etwas Schönes denken und wirklich nur relaxen. Und er hat es halt kontrolliert und dann soll ich an irgendetwas anders denken. Und dann hat er mir Bilder von AIDS-Kranken gezeigt, dass diese Krankheit halt speziell von Homosexuellen verbreitet wird. Und jeder Homosexuelle wird am Ende an AIDS sterben. Da hatte mir wirklich sehr viele Bilder von Hautkrankheiten, wie Menschen da verrecken und was weiß ich was. Und das hat mich ja nach einem Jahr, anderthalb Jahre wirklich angeekelt, bis ich gedacht habe, Mensch, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das ist natürlich eine ganz perfide Gehirnwäsche, ne? Das hat er versucht, ja. Ja, ja. Durch Hirnwäsche. So, jetzt war irgendwann die Zeit bei dem Psychiater vorbei. Warum eigentlich? Hat der gesagt, ja, der Junge ist geheilt? Oder nein, das hat er nicht. Der musste nach Amerika für 6 Monate. Mhm. Und kurze Zeit davor hat er angefangen, halt die Therapie mit den Frauen, dass ich auch Frauen anziehen würde. Mhm. Und das hat mir halt irgendwie nicht gepasst. Ich fand die Frauen total unattraktiv. Also ich muss mir vorstellen, dass eine nackte Frau vor mir steht und sie versucht hat, mit ihren ganzen Reißen mich anzumachen und so weiter und so fort. Und dass ich dann irgendwann mal mit ihr schlafen würde. Du hast ja nur gegähnt bei dem Psychiater. Und ich habe wirklich nur gegähnt, aber ich habe nicht daran gedacht irgendwie. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Es war irgendwie witzig, das zu wissen. Aber ich nenne mich wirklich Verwandlungskünstler. Ich habe ihn ja überzeugen können, dass ich irgendwie Richtung Heterosexualität neige. Mhm. Ali, wie ging das denn weiter? Wann bist du beispielsweise nach Deutschland gekommen? In welchem Alter? Das war seine Idee. Das war seine Idee, ja. Der hat meinen Vater überzeugt, dass ich vielleicht in Europa oder in Amerika besser aufgehoben werde, weil der ist in Amerika aufgewachsen und der hat auch in Amerika studiert. Hat er aber keine Ahnung von Europa und Amerika offensichtlich, ne? Ganz genau. Ja. Er hat in einer kleinen Stadt gelebt, wo eigentlich sowas gar nicht passiert und wo noch die Ideale so hochgeschrieben werden. Und er hat gesagt, ja, in Europa wird er wahrscheinlich Richtung Frauen neigen. Du bist dann in welche Stadt gekommen nach Deutschland? In welche was? In welche Stadt? Aus welcher Stadt? Nee, in welche Stadt du gekommen? Mhm. Also nach Frankfurt. Nach Frankfurt, da warst du natürlich in einer Großstadt, wo auch eine große schwule Szene aktiv ist. Heißt das denn, dass du dann richtig angefangen hast, dich wirklich auszuleben und deine schwule Identität dann auch zu realisieren? Erst ein paar Monate später, ja. Mhm. Wie sieht denn dein Verhältnis dann jetzt zu deinen Eltern aus? Ganz abgebrochen. Also ich habe keinen Kontakt mit der Familie. Die versuchen immer den Kontakt herzustellen. Ich rufe einmal im Jahr oder anderthalb Jahre einmal an. Aber die kommen immer mit der gleichen Szene wieder an. Hast du eine Freundin, hast du geheiratet und so weiter. Gab es denn irgendwann mal so ein richtiges, auch spektakuläres Outing vor der Familie, dass du gesagt hast, hier liebe Leute, ich bin es nun mal und akzeptiert es oder lasst mich in Ruhe? Gab es das? Das habe ich gesagt, jawohl. Aber darauf kamen nur noch Schläge. Also ich weiß, ich bin nach Deutschland gekommen, ich habe hier 3 Brüder und die haben gedacht hier am Anfang, ja, ich werde das nicht mehr machen und die haben mich halt mit in die Diskos genommen. Einmal ist mein Bruder mit mir ins Freudenhaus gegangen, also besser gesagt in Puff. Und ich glaube, da ist schon was passiert, klar, aber geschmeckt hat es mir nicht. Und ein paar Monate später habe ich versucht halt meinen eigenen Weg zu gehen, weil ich hatte die ganze Zeit keinen Sex gehabt, ne? Hast du denn deinen Eltern das mal so richtig Aug in Aug auch gesagt und erklärt? Nein, das nicht. Nein, das ist verpönt. Ich konnte das nicht machen. Also ich konnte noch nicht mal meinen Vater in die Augen gucken. Ist das nicht für dich auch sehr bitter, dass du, dass deine Eltern dich wegen so einer Lappalie, sage ich jetzt mal, es ist verstoßen? Es ist eine Lappalie und ich bin verstoßen worden. Die würden jetzt gerne mit mir den Kontakt wieder aufnehmen. Allerdings, ich weiß, wenn wir den Kontakt wieder aufnehmen, dass sehr viele Probleme auftauchen werden. Mhm. Die versuchen mit aller Kraft, mich zurück nach Syrien zu bekommen. Ich will es aber nicht. Ich habe meine Adresse nicht preisgegeben. Ich weiß dann, dass wenn die meine Adresse rausfinden, dass sie nicht locker lassen. Was würde denn passieren, wenn du jetzt zurück nach Syrien gehen würdest? Oh, das wird dann die Hölle. Das wird die Hölle. Ich vermute mal, dass in Syrien darauf noch Gefängnisstrafe steht. Auf jeden Fall. Mhm. Wie hoch ist die Gefängnisstrafe in Syrien? Also ab 3 Jahre. Mhm. Also mindestens sind das 3 Jahre Gefängnis für Ausübung einer homosexuellen sexuellen Handlung. Nun hast du gerade gesagt, dass du Brüder hier in Deutschland hast. Haben die dich auch verstoßen? Die haben mich nicht verstoßen, die haben versucht, mich zu unterdrücken, die haben mich geschlagen, als es hier rauskam, dass ich mit einem Mann geschlafen habe. Da bin ich hier krankenhausreif geschlagen worden. Von den eigenen Brüdern? Von den eigenen Brüdern. Unglaublich. Mit Kieferbruch, mit aufgeplatzten Lippe, aufgeplatzte Auge. Unglaublich. Ja, ich konnte 3 Tage nicht sprechen. Mindestens 3 Tage. Wissen also, die im Moment auch nicht, wo du wohnst? Nein, das wissen sie nicht. Die wissen nicht, wo hast ich du wohne. Hast du überhaupt Kontakt zu Leuten, die aus deinem Land kommen, die offen und normal schwul leben? Oder gibt es das überhaupt nicht? Ja, doch, die gibt es auch. Ich hatte Kontakt zu denen gehabt, aber auch aufgrund dessen, dass ich mich ja total abgekapselt habe von der ganzen Arabern und von den ganzen Familie. Mhm. Ich lebe wirklich sehr, sehr zurückgezogen. Was hast du hier in Deutschland gemacht? Hast du was gelernt oder studiert? Oder? Ich habe angefangen zu studieren, aber wie gesagt, durch diese beschissene Erziehung und das Scheißleben, das ich so erlebt habe, bin ich wirklich gescheitert. Ich bin zwar noch 31 Jahre alt. Aber, das wollte ich ja sagen, du bist ja nun erst 31. Ja, du hast ja noch eine Chance, wirklich richtig durchzustarten. Ja, ich hab hier studiert und ich habe mein Studium abgebrochen, weil ich hatte sehr viele Probleme, wie gesagt, und ich habe einiges erlebt. Und was hast du studiert? Germanistik. Germanistik, ja. Lieber Ali, also es ist in Deutschland schon und immer noch für viele, viele Leute sehr schwierig, ihre andere Sexualität zu leben, schwul zu sein, lesbisch zu sein. Mhm. Aber was du hinterher hast, das sprengt natürlich wirklich alle Vorstellungswelten, glaube ich, von uns hier, wenn man so eine Biografie. Ich bin nicht der Einzige, ich kenne einige andere Araber, die gleiche Situation hatten wie ich. Ich kenne auch andere Araber, ein Syrer zum Beispiel, den kannte ich in Syrien, der war auch schwul, der war von seinen Eltern total akzeptiert. Die haben ihn ja teilweise als unsere Tochter, unser Mädchen angesprochen. Das muss ja nun auch nicht sein dann. Bitte? Das muss ja dann nur auch nicht sein. Was ich eigentlich sehr witzig fand. Der also, war auch extrem schwul. Also. Ich spreche meinen hohen Respekt aus für das, was du geleistet hast. Du hast eine Lebensleistung hinter dir, nämlich du hast dein Leben durchgesetzt. Ja. Und deine Identität durchgesetzt. Du hättest ja auch zurückschrecken können und verlogen in Syrien weiterleben können oder verlogen in Deutschland leben können. Das wollte ich nicht. Ja. Das wollte ich nicht. Hast du einen Freund im Moment? Bitte? Hast du einen Freund? Platonischen Freund. Einen platonischen Freund. Dann wünsche ich dir aber auch einen erotischen Freund demnächst. Ich will es hoffen. Eine große Liebe. Sehr zurückgezogen. Eins möchte ich noch dazu sagen. Also ich habe nicht nur Angst vor der Familie, ich verheimliche auch mein Schwulsein, zum Beispiel momentan auf Arbeit. Denn bei mir kommen genau diese Signale, was ich in Syrien so erlebt habe, Anti-Homosexuelle, so von den Deutschen, von den Mitarbeitern auch, die höre ich und erlebe ich jeden Tag. Ja, wo arbeitest du? In welchem Rahmen? Auch in dem Raum. Also nee, nee, mein Gebiet. Nein, ich meine, arbeitest du in einer Firma? Oder? Ja, es ist eine Firma. Ja. Und es gibt einen Arbeitskollege, der deine Sendung auch anhört. Deswegen hoffe ich nicht, dass er heute zieht. Also ich will dir mal sagen, du hast so viel durchgestanden und hast dich so sehr behauptet. Jetzt pfeif auf die deutschen Spießer und zeige denen auch, wo es lang geht und zeige, dass Ali schwul ist und Ali ein guter Typ ist und dass er schwul ist. Und nimm da keine Rücksicht drauf. Knall es ihnen vors Gesicht und die haben das zu schlucken. Hoffentlich. Alles Gute. Danke. Tschüss, Ali. Ja, tschüss. Gut. Jenny. Jenny, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. Jenny. Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, ich muss erst mal sagen, dass ich furchtbar aufgeregt bin. Wir atmen mal gemeinsam durch. Okay. Und zwar ist es so, dass ich vor 3 Wochen mit meinem Deutschlehrer geschlafen habe. Wie alt ist der Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer ist so zwischen 35 und 38 Jahre alt. Mhm. Und wie kam es dazu? Also wir waren auf einem Kurstreffen und ich habe ihm danach noch beim Aufräumen geholfen. Und es ist so, dass wir danach noch ein bisschen was getrunken haben und hat ein Wort das andere ergeben und wir waren halt beide ein bisschen angeschickert. Ja, und dann ist es halt passiert. Ihr hattet vorher noch keinerlei erotischen... Nein, ich war nur immer schon furchtbar in ihn verliebt. Ach, und halt ach so. Auch immer noch. Ach so. Und dann hat halt das eine Wort das andere ergeben, wie gesagt. Und dann sind wir halt in der Kiste gelandet. Und dann wo? Bei ihm zu Hause? Bei ihm zu Hause. Ist er verheiratet? Er ist verheiratet. Er hat Kinder? Nein. Und wo war die Angetraute von ihm? Frag mich nicht, das ist so. Also ich denke, Kurstreffen normal, dass da die Frau sich auch wahrscheinlich nicht zu Hause aufhalten will. Keine Ahnung, ich habe in dem Moment auch nicht mehr dran gedacht, weil ich ja schon das hatte, was ich eigentlich wollte. Mhm. Wie war es für dich? Wunderschön. Das ist, glaube ich, gerade das, was auch das Schlimme ist. Du bist jetzt noch viel verknallter als vorher. Natürlich. Aber ich komme nicht mehr in den Unterricht zu ihm und gar nichts mehr. Das ist einmal passiert bisher? Einmal. Mhm. Einmal. Und das ist wirklich dein Deutschlehrer, du hast wöchentlich mit ihm zu tun. Ja. Aber jetzt schon, also jetzt die letzte Woche bin ich beispielsweise gar nicht mehr zum Unterricht gegangen. Am nächsten Tag nach dem Kurstreffen saß ich sofort bei ihm im Unterricht und wie hat er, Er hat getan, als wäre nie was gelaufen. Mhm. Also es gab auch kein Gespräch zwischen euch beiden darüber. Gar nichts. Und das hat mich halt auch so unheimlich enttäuscht irgendwie von ihm. Ich habe die Vermutung, dass der überhaupt nicht in dich verliebt ist, sondern dass er dich mal als süße Sexmaus da gebraucht hat. Ja, aber sieh das mal ein, ne? Wenn du irgendwie in jemanden was meinen willst. Aber du denkst das auch, ne? Fast in dieser Richtung. Vermutest das auch, dass es so ist. Also ich habe nur mit meiner besten Freundin beispielsweise darüber gesprochen und die hat mir das auch gesagt, aber ich dachte... Also Henny, weißt du, warum ich das jetzt sage? Ich sage das deshalb, wenn der wirklich Gefühle für dich hätte, dann hätte der das Gespräch mit dir gesucht danach. Aber weißt du, als wir miteinander geschlafen haben, hatte ich schon das Gefühl, dass er was für mich empfunden hat. Was meinst du, was Männer spielen können? So wie Frauen auch spielen können. Ja. Und vielleicht hat er dich in dem Moment auch ganz toll gefunden, auch begehrt und dann ist man nett und toll. Aber danach kommt die Realität wieder. Er ist ein Lehrer, er hat eine Ehefrau, er ist in ganz anderen gesellschaftlichen Verstrickungen, als du es bist. Und da denkt man dann vielleicht oder wahrscheinlich ganz anders. Ja, er war nur so lieb, deshalb. Und ich traue mich jetzt nur auch nicht, mit ihm das Gespräch irgendwie zu suchen, weil er mir halt so aus dem Weg geht, habe ich das Gefühl. Ich kann ja auch nicht ihn in der Schule irgendwie mal abfangen und mit ihm sprechen. Es ist schwierig, ne? Ich meine, vielleicht wäre es ganz ernüchternd für dich, wenn du mit dem reden könntest und wenn er zumindest manns genug wäre und dir sagen würde, ich vermute, das ist er nicht, sonst hätte er schon gemacht, hier, Jenny, mach dir keine Hoffnung, ich bin nicht in dich verliebt, das ist ein One-Night-Stand gewesen, aber mehr empfinde ich nicht. Ja. Das würde dir helfen, ne, wenn er das sagen würde, oder? Ich denke, das ist für den Moment schwer, aber ich würde mir wenigstens nicht mehr so Hoffnung machen, diese Hoffnung, die man immer noch hat, weil man halt immer wieder daran denkt, wie es halt war. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wo du dir mal abfängst, ohne dass jemand das mitbekommt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch versucht habe, ihm aus dem Weg zu gehen, jetzt in der letzten Woche und so schon. Sicher, klar, bei mir die Sache furchtbar unangenehm ist. Ich denke, ich habe das auf der Stirn geschrieben. Mhm. Jeder sieht es mir irgendwie an und zu Hause kann ich mit niemandem sprechen. Du kannst ja auch, du bist ja auch völlig befangen im Unterricht, ne? Ja, also ich wie gesagt, ich habe mich gar nicht mehr hingesetzt. Wie kann man über Goethe reden, wenn du in den verknallt bist und an eure heiße Nacht denkst, ne? Ja, ja. Gibt es die Möglichkeit für dich, bei uns gab es das früher, dass man so Kurse wechselt und zu einem anderen Deutschlehrer geht? Ich bin gut bei ihm im Unterricht. Ich wüsste jetzt nicht, ich habe Angst, dass dann irgendwelche Vermutungen, ich wüsste nicht, was ich jetzt für einen Grund nenne, wieso ich aus seinem Kurs raus sollte. Das ist, und meine Freundin hat auch schon gesagt, wechsel die Schule, aber warum, wenn ich zu Hause sagen würde, ich würde die Schule wechseln wollen, dann würden meine Eltern sofort irgendwie aufmerksam werden. Jenny, wir haben jetzt Mai nächste Woche. Ja. Du hast den jetzt wahrscheinlich noch bis zum Sommer. Ja, vielleicht sogar danach noch, weil es der Grundkurs ist. Vielleicht habe ich ihn auch noch weiter. Aber ich meine, du könntest ja jetzt dich disziplinieren und die Sache durchziehen bis zum Sommer. So lange ist das nicht mehr hin, bis zum Sommerferien. Ich weiß nicht, aus welchem Bundesland du anrufst, musst du auch nicht sagen, aber jedenfalls so ganz lange ist es nicht mehr hin. Ja. Und danach könntest du doch, das fällt doch gar nicht dann so auf, das irgendwie so einfädeln, dass du dann nicht mehr in seinen Kurs gehst. Und wenn es nicht klappt, das ist dann auch wieder die Sache, ne? Gut, aber das ist zumindest schon mal jetzt eine Perspektive, da rauszukommen. Irgendwie wird das gehen, dass du da rauskommst. Ja, ich hoffe es. Also ich würde auch für dir ganz dringend raten, geh auf Abstand, Abstand, Abstand. Und wenn es irgendwo ein Gespräch geben könnte mal, wäre es nicht schlecht, dich damit zu konfrontieren. Aber wenn es, du kannst ja nicht anrufen bei dem oder so. Nein, um Gottes Willen, das mache ich. Oh Gott, ja, ja, also ich. Scheiße, sich so in einen Lehrer zu verlieben. Ja. Das ist fast immer vorprogrammiert mit viel Komplikationen und Tragik, weil er riskiert Kopf und Kragen auch, ne, wenn es rauskommt, was seinen Job angeht. Ja, eben. Und dass meine Freundin hat auch gesagt, komm, geh hin und sag, was gelaufen ist. Aber ich mag ihn einfach so gerne, statt dass ich ihn jetzt irgendwie anschwärzen könnte oder sowas. Das kann ich auch. Ja, das muss ja auch nicht jetzt sein. Für dich musst du jetzt eine Linie finden, dass du innerlich, seelisch aus diesem Schlamassel rauskommst. Ja. Und das geht nur mit Distanz. Ja, aber erstmal so Gefühle abschalten, das ist schon schwierig. Mhm. Ne? Es gibt doch bestimmt, ich bin sicher, in eurer Schule super nette Jungs. Ich glaube, ich komme mal vorbei und zeig dir so ein paar ganz nette, knackige Burschen. Das wäre nicht schlecht, oder? Damit ich mich wieder aber du stehst auf alte Männer, merke ich schon, ne? Auf 38-jährig alte Säcke. Ich möchte jetzt noch nicht mal garantieren, dass der 38 ist. Komm, ich habe gesagt zwischen 35. 35 und 38. Na gut, dann ist er 35. Ist auch nicht so knackig wie du. Er hat halt das, was ich mir vorstelle, ne? Hast du denn, wie sahen denn deine Liebschaften bisher so aus hier? Ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Ich hatte mal einen längeren Freund. Wie lange warst du mit dem zusammen? Ein halbes Jahr. Und wie alt war der? der war so alt wie ich, der ist sogar aus meiner Stufe und mit dem hatte ich halt auch zum ersten Mal mein erstes Mal erlebt und danach eigentlich nur noch so, weißt du, so Knutschereien und sowas halt, wie man so hat, aber sonst nichts Festeres. Und dann kam halt am Anfang der 11 dieser Lehrer. Ne? Es ist fast immer so sinnlos und so tragisch endet es, wenn man sich einen Lehrer verliebt, so wie als würde man sich in irgendeinen Star verlieben. Ich weiß. Das ist weit weg und es hat keine Realität, es hat keine Zukunft. Aber er war ja schon irgendwie erreichbar, ne? Ja, der hat dich benutzt, Jenny. Das ist das Schöne, das kreide ich diesen Mann auch sehr an. Er hat diese Position, diese abhängige Position, radikal ausgenutzt, in der du da bist. Sowohl faktisch als auch emotional hat er das kapiert, wie scharf du bist auf ihn. Und das darf er nicht als Lehrer machen. Das darf er nicht als Lehrer machen. Punkt. Da gibt es keine Entschuldigung. Ja, aber ich muss ja nun mal auch sagen, dass ich auch dran schuld war. Ja. Ich habe ja auch eben vorher meine Gefühle gestanden und Danny, ich bin ja darauf eingegangen. Ja, aber er hätte sagen müssen, hier Danny, wir können vielleicht uns gut unterhalten, aber da läuft gar nichts zwischen uns und du bist meine Schülerin, ich bin der Lehrer, Schluss, aus. Das Fleisch ist schwach, ne? Ja. Mhm. Aber du musst ja stark sein. Ich werde versuchen. Die einzige Chance. Auf Distanz gehen und die Augen aufhalten für nette Jungs. Ich werde es versuchen, wenn das wieder möglich ist. Das Tollste wäre natürlich, das würde dich davon retten, immer. Wenn man in einem solchen Kummer ist, Liebeskummer, ist die beste Medizin ist eine neue Liebe. Aber da bin ich im Moment noch nicht. Offen. Nee, noch nicht. Aber du musst so ein bisschen dich versuchen, dahin zu bewegen, sagen wir es mal so. Von heute auf morgen geht's nicht. Ich werde es versuchen. Liebe Jenny, alles Gute. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit David, 54 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ja, David. Ja, Domian, ich habe versucht, dein Geburtsdatum zu bekommen von der Redaktion und ich habe sie und habe mal ein Horoskop über dich. Das haben die verraten? Bitte? Das haben die verraten? Ja, die haben dich verraten. Also. Die Schlingel. Ja, nee. Wie, was bist du? Bist du ein Hellseher oder was? Ein Astrologe? Astrotherapeut. Ein was? Astrotherapeut. Ein Astrotherapeut. Ja. Hör mal, das klingt irgendwie so seltsam. Hast du deinen Fernseher nicht leise geschaltet? Nee, der Fernseher ist nicht da. Ich bin wohl im Kellertreppe, weil meine Freundin mich aus dem Fernsehraum geworfen hat. So. Die will dich sehen. Ach so, die will dich sehen. Ja, du hast mir ein Horoskop erstellt. Ja. Ich bin ganz ohr und ganz gespannt. Ja, ich sehe von deinem Aszendent, dass du sehr intellektualisiert bist, aber ein begabter Pädagoge. Ja, ich habe im Aszendenten einen Skorpion, das weißt du, ne? Nee. Habe 0 Grad 18 Schütze. Ja, das ist mein Sternzeichen. Und der Aszendent nee, auch Schütze? Die Sonne hast du 29,06. Das ist ja ein Ding. Meine alte Freundin Hella von Sinnen hat das mal irgendwie recherchiert für mich und da kam Skorpion raus. Nee, wer hat jetzt recht? Na gut, mach mal weiter. Ich will dich nicht die Zeit fragen, oder kann ich die, ja, die Zeit kann ich dich fragen. 6:15 Uhr. 6:15 Uhr, ja. In Gummersbach. Ja, das genau. Weiß ich auch. Ja. Okay, aber das sind denn Schütze da, oh, Ende Skorpion, das würde von dir ein sehr guter Pädagoge machen. Aha. Du bist erste Haussonne, das wie gesagt, du bist für den Fortschritt und da bist du, seien wir pflichtbewusst. Ich bin pflichtbewusst, ich bin für den Fortschritt, klare Sache, ja. Ja, für die Freiheit des Menschen. Natürlich, auch, ja. Davon machst du eine zu große Leitbildhaftigkeit. Ja. Und du lebst dich zu wenig. Leicht androgene depressiv, würde ich sagen. Was, ich liebe mich zu wenig? Du lebst dich zu wenig. Ich lebe mich zu wenig aus. Ja, richtig. Ja. Leicht androgene depressiv, das kommt von ein Treffen mit der Grausamkeit oder ein Schock mit 10 Jahren und 3 Monate. Ein Schock mit 10 Jahren und 3 Monate? Ja. Treffen mit der Grausamkeit des Lebens zu früh. Und du hattest eine strenge Entziehung, würde ich sagen. Ne? Teils. Also eigentlich nicht so sehr. Ja, aber man hat dich nicht erlaubt, dich zu entwickeln, wie du möchtest. Ja. Das könnte sein, ja. Ja. Ja, und dadurch hast du revoltiert. Ja, das stimmt auch, ja. Und dadurch, was passiert, ja, dann würde ich sagen, gewisse Allergie an die Umgebung, ja, allgemeine. Ja. Eine Immunschwäche eventuell. Eine Immunschwäche? Ja. Als Krankheit oder was? Nicht als Krankheit, weißt du, aber du bist vielleicht öfter erkältet als andere und so etwas. Ach, es hält sich Gott sei Dank in Grenzen im Moment. Ja, nur, das hält sich nur in Grenzen, ja. Wirklich, ja. Sagen wir was für die Zukunft. Kannst du das? Möchtest du für die Zukunft etwas wissen? Wenn du das jetzt... Warum nicht? Oder über die Gegenwart? Die Enttäuschung mit 10 Jahren und 3 Monate wiederholte sich mit 28 Jahren 07. Das heißt 86 im Juli. Also fällt mir an beiden Daten oder in beiden Zeitabschnitten nichts so gravierend Negatives ein, muss ich dir leider sagen. Für die Zukunft. Du bist jetzt noch in einer Mondzeit, das heißt in einer Entwicklungszeit, auch in einer schweren Zeit für dich. Das ist ja nicht so einfach, habe ich dich. Dich durchzusetzen. Besonders ein bisschen Einsamkeit, ein bisschen nicht da sein, außer wenn du arbeitest. Stimmt nicht, David. Ich bin nicht, Gott sei Dank, nicht einsam. Gott sei Dank nicht. Ich habe ein paar wunderbare Menschen um mich herum. Freunde hast du genügend, ne? Ja, ich habe auch, ich liebe auch sehr. Ja. Ja, und ich werde auch wieder geliebt. Also es ist aber fantastisch. Bist du in der Pflicht da? Bitte? Bist du in der Pflicht? In der Pflicht bei diesen Menschen? Ja. Nein, es ist sehr freiwillig, sonst wäre es keine gute Liebe. Ja, okay, aber das Horoskop sagt doch, dass das mit Pflicht gebunden ist. Aha. Ja, das Horoskop spinnt, glaube ich. Ja, bitte, ja, du bist für die Phase von 35 bis 42 warst du in einer Mondzeit, ja? Mhm. Eine Gefühlzeit. Ab 42 kommt eine merkuriale Zeit. Was heißt das? Da geht es mehr um Geld und Gebäude, um dich selbst auch, um neue Wege für dich. Aha, also nächstes Jahr geht es ums Geld, um Gebäude, sagst du auch? Bitte? Um Gebäude, oder was meinst du? Ich werde mir ein Schloss kaufen wahrscheinlich oder sowas. Das könnte sein, ja. Ja, lieber David, ich danke dir für die Mühe. Wie lange hast du jetzt daran gearbeitet? Ein halbes Stündchen. Ein halbes Stündchen, ja. Gedanken lesen kannst du nicht, ne? Ja. Nein, ich suche ja immer noch jemanden, der das kann und der mir irgendwann mal sagt, an was ich denke, was ich gerade denke. Sehr dumm, ja. Ja, ich weiß, ja. Er muss dich am wenigsten gegenüber sitzen. Ja. Dann ist das einfach. Aber vielleicht finde ich doch irgendwann einen Menschen, der das kann. Ja, ich kenne Leute, die gut sind, aber ich habe mich schon mal überlegt, ob das man so am Radio machen könnte. Mhm. Das sehe ich nicht, wer könnte. Wir warten mal ab, vielleicht meldet sich ja jemand. Du sperrst auch viele ab, hä? Was? Ich sperre viele ab? Ja, sicher, mit deinem Saturn in erster Haus sperrst du auch sehr viel ab, ne? Ja, so viel auch nicht. Mehr als du sagst. Lieber David, ich danke dir sehr herzlich für die Mühe. Ja, bitte. Wünsche dir alles Gute. Gleichfalls. Und bleibe uns treu. Jawohl. Auf bald. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 3 Sekunden und jetzt nochmal Pause. Nur 34 und 13 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian. Ihr könnt hier einfach anrufen, wenn ihr euch unterhalten wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Es gibt gar keine thematische Begrenzung. Wir können uns über alles unterhalten, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Per Fax bin ich auch erreichbar unter 0180 5678 110. Morgen haben wir wieder ein Thema. Unter diesem Thema steht dann die ganze Sendung und das Thema heißt unmoralische Angebote. Ich bin gespannt. Unmoralische Angebote. So, die Nummer, ich zahle dir 1 Million Mark, wenn du einmal mit mir in die Kiste steigst oder so. Wer würde von uns da schon Nein sagen? Also unbereiche Angebote, da gibt es natürlich irrsinnig viele und die will ich morgen von euch wissen. Wenn ihr sie auch noch niemandem erzählt habt, mir müsst ihr sie morgen erzählen. Jetzt geht's weiter mit Sabine und Sabine ist 24. Ja, hallo. Sabine, schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Ich habe ein ganz großes Problem, Domian. Und zwar habe ich gestern Morgen meinen Freund zusammen mit meiner Mutter im Bett erlebt. Ach du lieber Himmel, dein Freund mit deiner Mutter? Ja. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 24. Wie alt ist die Mutter? Meine Mutter ist 40. Und wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre schon? Ja. Beschreiben wir die Situation von gestern. Ja, also ich kam von der Arbeit wieder nach Hause. Ich war, mir war nicht gut und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich die Tür aufgeschlossen und dann hörte ich schon Stimmen aus dem Schlafzimmer, weil ich wohne mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und wie viel Uhr war das, als du nach Hause kamst? Das war um 11:30. Abends? Oder mittags? Nein, mittags. Mhm. Naja, und dann habe ich halt Stimmen aus dem Schlafzimmer gehört und dann habe ich mich gewundert, wer denn da sein könnte, weil mein Freund eigentlich ja von der Nachtschicht kam und dann eigentlich schläft. Mhm. Naja, und dann habe ich halt gehört, dass sie wohl dabei waren. Wie gehört? Bist du nicht reingegangen? Nein. Warum nicht? Das konnte ich nicht, weil ich sofort die Stimme meiner Mutter erkannt habe. Und dann du hast wirklich definitiv die Stimme deiner Mutter erkannt? Ja, auf jeden Fall. Was hat sie denn gesagt? Wir müssen das verheimlichen und ich liebe dich ja. Und irgendwie habe ich schon rausgehört, dass das wohl schon ein bisschen länger geht. Klingt das nicht so ein bisschen nach Klischee, dass sie genau in dem Moment, während du an der Tür horchst, sagt, wir müssen das aber verheimlichen? Ja, ich weiß nicht genau, worum es in dem Gespräch ging. Also ich denke mal, dass es schon länger geht, weil meine Mutter lebt von meinem Vater getrennt. Und ich habe, weiß ich nicht, also die Beziehung zum Sven, zu meinem Freund, war schon immer ganz gut gewesen. Mhm. Zwischen ihr und ihm, ja. Die Beziehung. Ja, also vielleicht hat ihr was ganz anderes gemeint, wir müssen das verheimlichen. Oder hat sie wirklich gesagt, ich liebe dich? Sie hat wirklich gesagt, ich liebe dich. Und was hast du dann gemacht? Ich bin sofort rausgerannt und ich bin zu meiner Freundin und ich habe auch seitdem nichts mehr von mir hören lassen. Wie, jetzt weiß dein Freund gar nicht, wo du bist? Nein. Der vermisst dich ja jetzt. Ja, muss wohl. Aber Sabine, ich verstehe nicht, warum du nicht die Tür aufgemacht hast. Ich konnte nicht, ich war so geschockt. Ich habe die hast Stimme du wenigstens meiner Mutter erkannt und ich wusste nicht, was ich konnte das einfach nicht glauben. Hast du wenigstens durchs Schlüsselloch geguckt? Nein, das habe ich nicht. Hast du auch nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass da was läuft. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich möchte da nicht zurück. Ich möchte mit keinem von beiden sprechen am besten. Ich möchte jetzt erstmal. Also du hast dich davon gemacht. Mhm. Warst du denn heute bei der Arbeit? Nein, war ich nicht. Auch nicht. Das heißt, wenn die da anrufen, haben sie auch keine Informationen bekommen? Nein, die bekommen sie auch nicht. Ich meine, so geht's nicht weiter, ne? Du wirst spätestens morgen übermorgen zur Arbeit gehen müssen. Ja, das muss ich wohl. Und das heißt, du bist erreichbar für deine Mutter und für deinen Freund? Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich den beiden oder wie ich meiner Mutter oder meinem Freund, wenn jemand gegenübertreten kann, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich glaube, die Frage ist eher, wie die dir gegenübertreten, weil... Ja, aber die wissen ja nicht, dass ich das mitgekriegt habe. Also ich denke mal, die werden versuchen, normal wie immer zu sein. Und das kann ich nicht, wenn ich weiß, was gelaufen ist. Das kann ich nicht ertragen. Sabine, es gibt, ich denke gerade hin und her, aber es gibt eigentlich nur die eine einzige Möglichkeit, dass du deinem Freund das sagst, dass du das mitbekommen hast und er soll Stellung beziehen. Und deine Mutter soll Stellung beziehen. Aber ich würde erstmal den Freund ansprechen, weil der ist dir am nächsten, ihr wohnt ja zusammen. Ja. Ich kann das nicht glauben. Wir sind 2,5 Jahre zusammen und dann passiert sowas. Und wir hatten so eine super Beziehung. Ich meine, es ist natürlich jetzt so eine Situation, dass der dann sagt, du hast die Tür nicht aufgemacht, du hast sie nicht im Flagranti erwischt. Wenn der sich jetzt versucht, irgendwie rauszureden, wie willst du denn da kontern? Tja. Das weiß ich auch nicht. Hast du denn jetzt ganz definitiv gehört, dass sie gesagt hat, ich liebe dich? Auf jeden Fall. Mhm. Nein, Sabine, du musst, das ist kein Weg jetzt, sich zu verkriechen sich zurückzuziehen. Aber ich habe einfach Angst. Was werden die sagen? Wie soll ich reagieren? Was soll ich machen? Ich meine, wenn es jetzt eine andere Frau gewesen wäre, dann hätte ich gesagt... Mhm. Ja, ich meine, ich kann das insofern verstehen, weil bei dir bricht jetzt ganz viel zusammen. Es bricht einmal die Beziehung zu deinem Freund zusammen. Und es bricht, was vielleicht noch schlimmer ist, die Beziehung zu deiner Mutter zusammen. Wie war die denn eigentlich bisher? Ja, die war super. Also mit meinem Vater hatten wir ja nie wieder Kontakt gehabt, seit sie sich getrennt haben. Mhm. Und das Verhältnis zu meiner Mutter war immer gut gewesen. Mhm. Also wir konnten uns alles sagen, die war mehr eine Freundin wie eine Mutter zu mir. Gibt es noch andere Geschwister? Nein. Nein. Dennoch, Sabine, da führt kein Weg dran vorbei. Du musst ihn und die beiden mit dem, was du erlebt hast, was du mir gerade gesagt hast, konfrontieren. Es gibt keine andere Lösung, das wirst du machen. Du kannst dich jetzt nicht zurückziehen, das geht nicht. Du kannst nicht wieder in die Wohnung gehen und so tun, als wäre gar nichts passiert, das geht auch nicht. Ja. Also, ich sehe überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Und dann ist die Frage, wie er reagiert, wie die beiden reagieren. Nehmen wir mal an, die schalten alles ab. Dann wird es ganz kompliziert. Wenn du hundertprozentig sicher bist, ich habe es aber mitbekommen, dann bleibt das Misstrauen in der Luft. Dann wird es sehr schwierig. Wenn die es gestehen, wenn die sagen, ja, es ist so, dann wirst du dich wahrscheinlich von deinem Freund trennen. Gehe ich mal von aus, ne? Ja. Aber eigentlich, ich weiß nicht, warum. Ich meine, wir hatten so eine super Beziehung. Mhm. Ich liebe ihn ja noch und trotzdem. Das ist eine ungeheure Verletzung. Und eine ungeheure Verletzung. Und es gibt keine vernünftige Antwort auf das Warum, die in Ordnung wäre oder die das erklären würde. Das ist einfach ganz schäbig und ganz mies, was da passiert ist. Sowohl von deiner Mutter aus, als auch von dem Freund aus. Und du bist jetzt die Leidtragende der ganzen Situation. Ja. Aber die sollen jetzt auch Leidtragende werden, indem du die nämlich konfrontierst mit dem, was du weißt. Dann kommen die nämlich jetzt auch richtig ins Rotieren und für die bricht auch alles zusammen. Ja, die müssen sich ja dann dazu äußern. Ja. Aber ich habe Angst vor diesem Gespräch. Das glaube ich. Wie lange lebst du mit deinem Freund in der Wohnung schon zusammen? Seit einem Jahr. Und er ist nachts immer so weg, das heißt, es kann ganz oft passiert sein, dass die sich tagsüber getroffen haben. Ja, er hat Nachtschicht und ist dann natürlich tagsüber zu Hause. Und wenn ich dann arbeiten gehe, dann ist er ja da. War denn eure Beziehung bislang wirklich so ganz in Ordnung, wenn du jetzt so streng, kritisch nachdenkst? Also ich würde, ja okay, ein paar Streitigkeiten sind immer da, aber wir haben uns auch immer wieder vertragen und das war eigentlich... Das war ein super Verhältnis. Die Beziehung war, das war immer meine Wunschbeziehung. Wie lief es sexuell? Da war auch alles in Ordnung. Also wir hatten nie Probleme miteinander. Mhm. Deshalb, ich kann das nicht verstehen. Mhm. Und ich habe auch nie irgendwas gemerkt zwischen meiner Mutter und Sven, wenn da irgendwelche Treffen waren. Ich habe nie irgendwas mitgekriegt. Da geht ja jetzt wahrscheinlich alles durch den Kopf, ne? Die ganzen Situationen der Vergangenheit, wenn ihr zusammen zu dritt wart, ne? Ja. Die lässt du jetzt Revue passieren. Ist da irgendwie, gab es da irgendwelche Anzeichen oder? Die haben perfekt gespielt, wahrscheinlich. Und die Frage ist jetzt auch, wie lange das schon gelaufen ist, ne? Ja. Mhm. Sabine, tu das, konfrontiere die damit. Ich glaube, es ist der einzige, wenn auch ein bitterer Weg, aber der für dich auch der richtige ist. Und melde dich doch nochmal bei mir und erzähl mir mal, wie es weitergegangen ist. Mach ich. Versuch mal durchzukommen in den nächsten Tagen oder Anfang nächster Woche. Ich würde es aber nicht so lange mehr mit mir rumtragen an deiner Stelle. Mhm. Ich würde es mir fast für morgen vornehmen, es zu sagen. Ja. Schwere Sache. Ja. Okay. Alles Gute. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Sabine. Mach's gut. Tschüss. Oliver, 27 Jahre alt. Hier ist Oliver? Ja. Oliver, schönen guten Morgen. Ja. Ich wollte etwas erzählen und zwar geht es darum, ich habe bis vergangenen Montag in einem Angestelltenverhältnis mit einer Bank in Aachen gearbeitet. Mhm. Und dort bin ich jetzt fristlos entlassen worden aufgrund meines Schwulseins. Gibt's doch gar nicht. Das gibt es, auch in Deutschland doch. Erzähl mal die Umstände. Ja, und zwar folgendes, also ich wurde natürlich nicht explizit wegen meines Schwulseins entlassen, das darf man ja wahrscheinlich dann doch nicht. Das ist arbeitsrechtlich überhaupt nicht möglich. Ja, wahrscheinlich nicht. Es ging darum, also ich habe in dieser Bank gearbeitet und man war also sehr mit meinen Leistungen zufrieden, das hat man mir auch nochmal bei meiner Kündigung gesagt, also Leistung und Qualität sei einwandfrei gewesen. Es ging um mein Verhalten. So, und ja. Was heißt verhalten? Ja, das, da komme ich jetzt drauf. Und zwar ist es so gewesen, dass ich also mit einer Frau zusammengearbeitet habe, die etwas höher, in einer etwas höheren Position war. Also die hat mich trainiert sozusagen, war meine Trainerin. Und diese Frau hatte also, das merkte ich von Anfang an, dagegen etwas gehabt, dass ich offen mit meinem Schwulsein umgegangen bin. Also sie hat mich irgendwann mal angesprochen, hör mal, wir sind hier kein Schwulenverein, wir sind hier eine Bank. Wie offen bist du denn in der Bank damit umgegangen? Was heißt das, offen damit umgehen? Ich habe offen, also wenn es sich mal ergab, also ich habe zum Beispiel mit jemandem geflirtet, wenn er mir gefiel. Mit Kunden? Nein. Naja, gut, hätte sein können. Ja, nee, mit dem Arbeitskollegen. Also meine Kolleginnen konnten ja bestens damit umgehen, das waren alles junge Leute, das war prima. Oder wir hatten zum Beispiel einen Fonds gehabt, den habe ich dann irgendwie irgendwann mal den Friseusenfonds genannt, weil da wurde immer börsenmontaglich notiert. Und ja, so eine Bemerkung habe ich mal eingebracht. So, ne? Also du bist nicht mit einem Button rumgelaufen, schwul nach unten? Oder? Nein, sowas nicht. Ich bin gar nicht schwul oder irgendwas. Ich denke, man sieht es mir auch nicht unbedingt an. So, aber wenn man länger mit mir zusammen ist, dann lässt sich das nicht vermeiden, zumal man auch in diesen Trainings auch sehr persönlich wird. Ja, ja, natürlich. Es geht da also auch um Selbsterfahrung im entferntesten Sinne, also man soll sich persönlich näher kommen, man soll was von sich erzählen, man soll lernen, sich zu öffnen, seine sogenannte, wie haben wir es genannt, Komfortzone zu verlassen. Das ist also so, was wir verstehen unter Intimsphäre, Intimzone oder so etwas, also dass man halt versucht. So ein Schweinkram macht man in deutschen Banken? Ja, Ringeltipps mit, es war nicht die Deutsche Bank. Nein, in deutschen Banken, um Gottes Willen, nein. So, diese Frau hatte was gegen dich. Die hatte etwas gegen dich, weil du schwul warst. Richtig, ja. Und ja, so, nun ist diese Frau wohl damit zum Chef gegangen. Und der Chef zitierte mich dann also jetzt, also wie gesagt, daher und sagte dann zu mir, ja, es läge also mein Verhalten und dann habe ich halt gesagt, also ich habe mir Feedback von Mitarbeitern eingeholt und die haben alle bestätigt, dass sie mit meiner Arbeit zufrieden sind und auch mit meinem Verhalten nicht, an meinem Verhalten nichts auszusetzen hätten. Und dann meinte er, ja, haben sie dann auch mit der Frau gesprochen und da habe ich gesagt, nee, mit der verstehe ich mich nicht. Und von der habe ich mir kein Feedback eingeholt und meinte, das hätten sie vielleicht doch mal tun sollen. Ja, gut, das habe ich nicht getan und da musste ich halt mit den Konsequenzen leben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso sollst du dir ein Feedback von dieser Frau holen? Zu was? Zu meinem Verhalten. Warum solltest du sie sollst du sie ansprechen? Ist mein Verhalten okay, ja, oder was? Weil, also es war halt so, sie hat mir ganz offenkundig ihre Sympathie und ihre Antisympathie mir gegenüber gezeigt. Das habe ich ihr auch mal zurückgegeben. Ich habe zu ihr gesagt, hör mal, ich finde das einfach nicht gut. Ich kann das gut verstehen, wenn du mich nicht magst und so, das kommt immer mal vor. Aber das gehört sich nicht, dass man das so öffentlich macht. Was ist denn eigentlich jetzt der offizielle Grund deiner Kündigung? Der offizielle Grund ist Interessenslosigkeit, so. Und kann man das begründen und beweisen? Nein, meine Arbeitskollegen haben kollektiv ein Schreiben verfasst, in dem sie also das dementiert haben. Das haben sie an den Betriebsrat und den Chef geschickt. Also es ist... Also es läuft noch? Ja, es läuft noch. Ganz, ganz frisch. Bist du gewerkschaftlich organisiert? Nee, gar nicht, weil ich bin Student und ich bin Bankkaufmann zwar vom Beruf, aber ich arbeite dort halt, ich habe da jetzt zwar Vollzeit gearbeitet, aber Ziel war, nebenberuflich dort zu arbeiten. Achso, aber es war jetzt ein festes Arbeitsverhältnis. Ja, es war noch Probezeit, ne? Also ich arbeite dort noch nicht lange. Ja, das ist schwierig dann wahrscheinlich. Aber du bist ganz sicher von deiner Warte aus, dass das Schwulsein hauptausschlaggebend ist und war. Ja, da bin ich mir sicher, nicht nur ich mir sicher, sondern alle meine Kollegen sind auch sicher. Hast du dem Chef das nicht so ganz einfach, hast du ihn damit nicht konfrontiert, dass du denkst, dass daher der Wind weht? Schade, ich wollte ihm das nicht noch auf die Nase binden, weil ich so die Ahnung hatte, dass er auch homophob sein könnte. Homophob. Ja, das kann ich natürlich nicht sagen. Nee, das musst du ja nicht sagen, aber du kannst ihm ja sagen, hier, ich glaube, dass... Ich habe zu ihr gesagt, ich weiß, dass die Frau also eine Antisympathie gegen mich hat. So, und ich also ich glaube natürlich auch, gerade in diesen konservativen Denkerkreisen... Aber gerade diese Bank wirbt immer mit Toleranz und Offenheit. Ja, da werben ganz viele mit. Wenn man hinter die Kulissen guckt, dann... Ich glaube, das ist wirklich in diesen Kreisen nur sehr schwierig, schwul zu sein und schwul zu leben, ganz normal zu sein. Stimmt nicht. Nee. Ich habe in einer... da kann ich ja den Namen dann sagen. Ich habe bei der Bremer Landesbank gearbeitet. Ich komme aus Bremen. Und das war ein Unternehmen, bei dem ich also nach einer Zeit auch offen schwul gelebt habe. Und da hat es nie Probleme gegeben. Im Gegenteil, ich habe da sogar Vorteile von gehabt. So, gibt es jetzt eine gewisse Hoffnung, dass sich die Sache vielleicht nochmal dreht, nach dem Schreiben jetzt und ja, nach der Intervention der Arbeitskollegen? Glaubst du wirklich, dass wenn ein Chef sagt, wir entlassen Sie, dass der wirklich nochmal sagt, also hören Sie mal, Herr Lepin, wir haben uns überlegt, also das haben es kommt auf den Druck an, den er bekommt. Du bist in der Probezeit, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ja. Ich habe jetzt vor, damit an die Presse zu gehen. Also ich möchte das gerne lokalredaktionell veröffentlichen lassen. Ich versuche mal an die Fernsehsender zu gehen. Ich habe jetzt heute diesen Versuch mit 1 Live gestartet. Ich möchte damit an die Öffentlichkeit gehen, um einfach... Ich würde an der Stelle auch mal die diversen großen schwulen Zeitungen, journalistisch schwulen Zeitungen... Ja, wir und sowas. Und sowas ansprechen, genau. Also ja, ich denke einfach, zum einen finde ich es wichtig, einfach die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass es ganz und gar nicht so ist, dass Schwule nicht mehr diskriminiert werden am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, Lesben geht es wahrscheinlich ähnlich. Und zum anderen möchte ich natürlich auch, ja, wie du sagst, dem Unternehmen ein bisschen Druck machen. Trommel, Oliver Trommel. Also ich finde das auch sehr, sehr beschämend und sehr provozierend, so etwas, wenn man das hört. Schluck das nicht einfach so runter. Du hast jetzt wahrscheinlich auch, du hast nicht mehr viel zu verlieren. Ja, das denke ich auch. Würde das natürlich, würde mich da gut beraten lassen. Nicht, dass die, dass du irgendeine Klage dann hast, kriegst du eine Rufschädigung oder sowas. Genau, ne? das weißt du auch nicht, wie das rechtlich so ist. Ne? Nee, ja, aber würde ich, setz dich doch mit dem Schulenverband, deutschen Schulenverband in Verbindung. Da sitzen Juristen, die wissen das. Ja, und hast du irgendwie Connections, wie ich vielleicht irgendwie so an einen Sender komme? Also jetzt irgendwie, dass das vielleicht irgendwie im Fernsehen von Interesse sein könnte oder so? Kann ich dir im Moment so keinen Kontakt knüpfen. Ich würde aber erstmal so über die schwule Presse gehen. Ja. Und dann, glaube ich, läuft das Ganze. Also, ja, ja. Also wir werden davon hören. Ja. Von Oliver aus Aachen, der aus ich einer... aus Köln. Aus Köln. Ja, ja. Aus einer Aachener Bank. Wehr dich, Junge. Ja. Viel Glück. Versuch das. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Melanie. Und Melanie ist 34 Jahre alt. Hi. Hallo. Melanie, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, mein Thema, ich sag jetzt einfach mal Oberbegriff Dreiecksbeziehung, aber das stimmt so nicht ganz. Also es gibt zwei Männer in meinem Leben, die mich sehr interessieren und die sich auch sehr für mich interessieren. Mit dem einen hatte ich bereits sexuelle Erfahrungen. Der ist auch der Vater meines 16 Monate alten Kindes. Und der andere, das ist ein uralter Bekannter, will ich jetzt mal so sagen. Den kenne ich schon aus der Kindergartenzeit. Und der ist also vom Charakter her wirklich also ausgesprochen wertvoll. Der andere auch, also der Vater meines Kindes. Und ich will jetzt mal so sagen, ich mag beide eigentlich fast gleich gern. Ich kann eigentlich nicht sagen, wen ich lieber mag. Aber ich bin in einer Situation, ich muss und ich möchte mich jetzt auch für einen von den beiden entscheiden. Aber ist das denn nicht möglich für dich, wenn du sagst, mit dem einen hast du sowieso keine sexuellen Kontakte, mit dem alten, ganz alten Freund, dass du den einfach so als guten Freund in deinem Leben integrierst? Das wäre auch möglich, auf jeden Fall. Das würde er wohl auch wollen. Also ich denke nicht, dass er dir dann den Kontakt abbrechen würde. Oder hast du eine Sehnsucht auch nach Erotik letztendlich mit ihm? Oder er hat eine Sehnsucht, Erotik zu erfahren mit dir? Nein. Also nein. Das ist leider nicht so. Und irgendwie... Halt, leider? Das furchtbar, ja, weil das ist ein total lieber, netter, sympathischer Mensch. Und du hättest gerne auch eine erotische Ebene mit ihm? Eben nicht. Warum sagst du denn leider? Ja, weil ich es vielleicht gerne doch möchte. Aha. Aber hallo. Hallo Melanie. Aber ich spüre eben nicht dieses gewisse Etwas in mir. Ja, dann sehe ich das Problem doch gar nicht. Halt dahin zieht. Aber Melanie, wo ist das Problem? Du hast deinen Freund, der Vater deines Kindes, mit dem du auch sexuellen Kontakt hast. Also deinen Geliebten, sage ich jetzt mal, deinen Partner. Ja. Und du hast deinen guten alten Freund. Wo liegt das Problem? Ich lebe allein. Also ich habe mich erstmal für das Alleinerziehen entschieden. Und aber auch das ist kein Gegenargument, so eine Konstellation zu haben. Oder hat dein Partner, der Vater des Kindes, etwas gegen diese Freundschaft mit dem anderen? Nein, vielleicht er wäre vielleicht ein bisschen eifersüchtig. Also er weiß natürlich nicht so genau, wie eng unsere Freundschaft ist. Weil er inzwischen ist er in Hamburg, vorher hat er in Frankfurt gelebt und er geht jetzt auch wieder nach Frankfurt zurück, dieses Jahr noch. Und er hat mich halt vor die Wahl gestellt, ja, ob ich nun zu ihm ziehen möchte oder nicht, der Vater meines Kindes. Mhm. Und ja, aber da gibt's eben oft Meinungsdifferenzen und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass wir in ganz verschiedenen Welten leben. Aber das ist jetzt ja noch wieder ein ganz anderes Problem. Das heißt, dass du in dieser Beziehung auch gar nicht so glücklich bist mit dem Vater deines Kindes. Ja, das aber auf der sexuellen Ebene ist, das ist super. Ne? Also sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Also ich habe wirklich schon Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, oh Gott, du bist ja frigide, mein Gott. Aber das ist... Weißt du, was ich vermute? Ich habe halt festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Ich vermute, dass da ein ganzer Rattenschwanz von Problemen hinter steckt. Ja, was du mir jetzt gerade erzählst, das klingt so, es ist so schwierig nachzuvollziehen. Da haben wir gar nicht jetzt den Zeitrahmen für das zu aufzudröseln. Ja, deshalb möchte ich dir vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch in Ruhe reden kannst. Auch noch. Ja, das würde ich schon vorschlagen. Da könnt ihr ganz in Ruhe das mal auseinander. Ich habe schon geahnt, dass ich dahin verwiesen werde. Ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht. Melanie, du kennst das Verfahren. Möchtest du mit der Petra reden? Ob die mir da weiterhelfen? Ja, die kann das bestimmt. Vor allen Dingen hat sie viel Zeit. Ja, leg mal auf und die Petra ruft dich gleich nochmal an. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Noch eine Melanie zum Schluss und die ist 21. Ja, hallo. Melanie, ja, jetzt haben wir beide noch ein paar Minütchen. Ja, und zwar geht es um folgendes Problem. Ich leide unter Hospitalismus. Mhm. Das erklärst du uns mal. Ja, und zwar geht es um folgendes. Das kommt von meiner Kindheit her. Und zwar muss ich wirklich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, muss ich Musik hören und dabei mit dem Kopf hin und her wackeln. Mhm. Einen Schlaf. Also du hörst Musik und wackelst mit dem Kopf hin und her? Genau. Du hörst Musik mit einem Kopfhörer? Ja, richtig. Mhm. Und zwar geht das so lange, bis ich richtig müde werde, meistens über eine Stunde. Wie heftig wirfst du den Kopf denn hin und her? Ja, kommt drauf an, wie fit ich bin. Also wenn ich wirklich müde bin, also dann weniger. Und wenn ich noch richtig wach bin, ist aber schon spät, dann viel, ne? Also dann schnell. Und das passiert liegend im Bett? Richtig. Das passiert auch manchmal, wenn ich schlafe. Ich war zum Beispiel im Krankenhaus gewesen und da bin ich auch vom Pfleger so weg worden, so nach dem Motto, hast du schlecht geträumt. Mhm. Dann sag ich, oh, ja, habe ich. Und ich weiß ja genau, was das ist. Und dann schleppe ich jetzt seit über 15 Jahren mit mir rum, wenn nicht sogar noch länger. Seit über 15 Jahren schon. Und das macht sich aber bemerkbar ausschließlich am Abend, immer in Kombination mit der Musik und vor dem Einschlafen. Richtig. Und zwar, mein Freund schlafen wir getrennt in meinem Zimmer, also er schläft oben, ich schlafe unten. Und es klappt nicht. Also es ist mir auch peinlich, wenn mich jemand dabei sieht oder so. Mhm. Und auch im Urlaub oder so, wenn wir zum Beispiel müssten zusammen einen Wohnwagen schlafen, das geht nicht, dann hat er sich ein Zelt gekauft. Mhm. Sieht dann aus. Was passiert denn, wenn du das nicht machen würdest? Kannst du dann nicht schlafen? Ja, dann werde ich rappelig. Das ist also die Bedingung für dich zum Einschlafen? Richtig. Ja. Geht manchmal nicht. Warst du deshalb in ärztlicher Behandlung schon? Ja, ich war einmal bei der Therapeutin gewesen und hat sie mir gesagt, ja, das erwarten sie denn von mir, Wunder. Und seitdem habe ich das nicht mehr versucht. Du warst ein einziger bei der Therapeutin, ja, und die hat gesagt, erwarten Sie von mir Wunder. Genau, und dann ist man schon irgendwie deprimiert. Mein Gott, was gibt es für Therapeuten? So einen Satz darf man doch nicht sagen. Nee, normalerweise nicht. Aber das ist ja nun mit Sicherheit, Melanie, dringend therapiebedürftig, ne? Dringlichst. Hm. Du musst zu einem sehr, sehr guten Psychotherapeuten, einem sehr guten Psychiater oder zumindest einer Fachkraft. Ich würde dir gerne anbieten, dass du auch mit meiner Psychologin jetzt nochmal redest, dass sie dir einen Tipp gibt, an wen du dich wendest. Oder vielleicht gibt es psychosomatische Kliniken, die sich spezialisiert haben auf sowas, dass sie dir die Adresse gibt. Mhm. Ist das okay? Ja. Dann rufen wir dich gleich nochmal an und die Petra meldet sich dann bei dir. Mhm. Okay? Ja. Alles Gute. Mhm, danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde und morgen, ich habe es ja gerade schon angekündigt, heißt unser Thema unmoralische Angebote, was immer man auch darunter verstehen mag. Ich glaube, wenn ihr mal sowas in eurem Leben erlebt habt, dann rattert das jetzt auch schon und euch wird klar, das war ein unmoralisches Angebot. Ich möchte mit Leuten reden, die unmoralische Angebote bekommen haben und je nachdem, wie sie sich dann verhalten haben, das fände ich ganz nett, wenn ihr mir das erzählen würdet. Und ich möchte mit Leuten reden, die unmoralische Angebote gemacht haben. Nach dem Motto, wenn du das und das tust, für mich, dann kriegst du das. Vielleicht ein Arbeitgeber, der sagt, wenn du mit mir in die Kiste steigst, wirst du befördert oder irgend sowas. Morgen 0 Uhr, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir wieder da. Radio 1 live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und bin sehr gespannt auf morgen. Bis dann. Ciao.